Father in heaven, we pray this morning. Vater im Himmel, wir beten diesen Morgen for this message, für diese Botschaft, that you would find a home in our hearts. Dass du ein Zuhause in unseren Herzen findest. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I'm going to go back to Hebrews 12. Wir schlagen Hebräer 12 auf. This is a chapter that every one of us should be very familiar with. Das sollte ein Kapitel sein, mit dem jeder von uns sehr vertraut sein sollte. It's a very, very important and powerful chapter. Es ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr mächtig. It follows one of the greatest chapters in the Bible, Hebrews 11. Es folgt einem der großartigsten Kapitel in der Bibel, Hebräer 11, which is the chapter of the faith. It's the list of all the faith heroes. Das ist das Kapitel über den Glauben und es hat eine Liste mit all den Glaubenshelden. And if all of us, if any of us are going to get into that list, wenn irgendwer von uns es in diese Liste schaffen sollte, it's the Hall of Fame, the Heroes Hall of Fame. Dann ist das sowas wie Hall of Fame, die Halle der Ehre. Then we have to pay attention to chapter 12. Und dann müssen wir auch unsere Aufmerksamkeit auf Kapitel 12 richten. Because chapter 12 is all about how our Father in heaven disciplines us. Weil im Kapitel 12 geht's darum, wie unser Vater im Himmel uns diszipliniert. Because he loves us. Weil uns liebt. And right there is the key. Und genau da liegt der Schlüssel darin. That even when God is angry with us, weil selbst wenn Gott zornig mit uns ist, it's because he loves us. Ist es deswegen, weil uns liebt. So, first thought I had was this. Der erste Gedanke, der mir gekommen ist, war folgender. God disciplines those who he loves. Gott diszipliniert die, die er liebt. So are there certain people that he doesn't love? Also gibt es bestimmte Leute, die er nicht liebt? And he disciplines the ones he does love. Und dann diszipliniert er nur die, die er liebt. If we think of all the people in the world, wenn wir an alle Menschen in der Welt denken, is God disciplining them? Ist diszipliniert Gott sie? And we can say yes. Und wir können sagen ja. In a very general way. Auf sehr allgemeine Weise. Because God subjected creation. Weil Gott hat die Schöpfung to difficulty. Hat die Schöpfung der Schwierigkeiten hingegeben. When Adam and Eve sinned, als Adam und Eva gesündigt haben, God cursed the ground, hat Gott den Erdboden verflucht and made life difficult. Und hat das Leben schwierig gemacht. And he did that, und er hat das gemacht, because he loves us. Weil uns liebt. And Jesus said, in this world you're going to have difficulty. Und Jesus sagte, in dieser Welt werdet ihr Schwierigkeiten haben. But be of good cheer, I've overcome the world. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. And we just see difficulty all through history. Und wir sehen diese Schwierigkeiten in der gesamten Geschichte. We see the world situation today. Wir sehen die Weltgeschichtssituation heute. Just on the brink of some kind of economic disaster. Gerade so an der Schwelle zu einem ökonomischen Katastrophe. And God is disciplining the world. Und Gott diszipliniert die Welt. God is disciplining the nations. Gott diszipliniert die Nationen. Because he loves us. Weil uns liebt. And he loves the nations. Und liebt die Nationen. And he loves all people. Und liebt alle Menschen. So he subjects us to difficulty. Also gibt uns den Schwierigkeiten hin. In order to bring us to himself. Damit uns zu sich bringt. Discipline is always to bring us to intimacy with him. Die Schwierigkeiten sollen uns immer in die Intimität zu ihm hinführen. The verse in Psalm 119. In Psalm 119. 165. Am 65. I'm sorry, 119:67. Also Psalm 119:67. Before I was afflicted. Bevor ich Schwierigkeiten bekam. I went astray. Bin ich weggegangen. Before I was afflicted, I went astray. Bevor ich in Schwierigkeiten kam, bin ich abgedriftet. Before you gave me a difficulty, bevor du Schwierigkeiten in mein Leben geführt hast, I went astray. Bin ich falsch abgebogen. But now I'm following you. Aber jetzt folge ich dir. And this is the whole principle of discipline. Und das ist das Prinzip der Disziplin. Two things that we should remember. Zwei Dinge, die wir uns erinnern sollten. We should be very encouraged by the word discipline. Wir sollten stark ermutigt sein durch das Wort Disziplin. And number two, we should be warned by the word discipline. Und zwei, wir sollten gewarnt sein durch das Wort Disziplin. Be encouraged and warned. Seid ermutigt und gewarnt. We should not be afraid. Wir sollten keine Angst haben. We should not be discouraged. Wir sollten nicht entmutigt sein. Because at the end of all discipline is an unbelievable blessing. Am Ende aller Disziplin ist ein unvorstellbarer Segen. So number one, life itself is discipline. Nummer eins, das Leben selbst ist Disziplin. The whole world is subjected to the discipline of God. Die ganze Welt wird der Disziplin Gottes hingegeben. Genesis chapter 3. 1. Mose 3. You can read Romans chapter 8. Du kannst auch Römer 8 lesen. How all of creation was subjected to futility or to the to difficulty. Du kannst dann lesen, wie die ganze Schöpfung den Schwierigkeiten hingegeben worden ist. So that we might come to understand God. Damit wir Gott verstehen lernen. So life is difficult. Das Leben ist schwierig. And we should be encouraged that God is using this to train us. Und wir sollten ermutigt sein, dass Gott das verwendet, um uns zu trainieren. We should look at it a bit like an obstacle course. Wir sollten das ein bisschen wie so einen Hindernislauf betrachten. If we have the right perspective, wenn wir die richtige Perspektive haben, we can actually get into it. Dann können wir dort eintreten. Because in Hebrews 6 it talks about how we are trained by these difficulties. In Hebräer 6 geht es darum, wie wir durch diese Schwierigkeiten trainiert werden. And that Greek word is the word where we get gymnastic from. Und das griechische Wort für Training ist das, wo wir Gymnastik bekommen. It's a gymnastic, it's a training. Es ist Gymnastik, es ist ein Training. God has laid it out for us to strengthen our spiritual muscles. Gott hat das für uns vorbereitet, um unsere geistlichen Muskeln zu trainieren. And so, you know, you talk to different soldiers who have gone to training. Und wenn man mit verschiedenen Soldaten spricht, die so ein Training durchmachen. Like my uncle, I talked to my uncle Eddie. Also ich habe mit meinem Onkel Eddie gesprochen. I said, Uncle Eddie, what was it like to be a soldier? Und ich habe ihn gefragt, Onkel Eddie, wie war das als Soldat? It was great. Er hat gesagt, es war großartig. He said, on the farm, I had to get up at 4:30. Er hat gesagt, auf der Farm musste ich um 4:30 Uhr aufstehen. But in soldier training, I got up at 5:30. Aber als Soldat während dem Training musste ich erst um 5:30 Uhr aufstehen. I got to sleep an hour more every day. Ich durfte jeden Tag eine Stunde länger schlafen. It depends how you look at it. Es kommt darauf an, wie du es betrachtest. You talk to some people and they said it was so encouraging, so challenging. Yes. Und wenn du mit anderen Leuten redest, sie sagen, es war so ermutigend und so herausfordernd. And others are so overwhelmed. Und andere sind so überwältigt. God wants us to be excited about being trained. Und Gott will, dass wir uns darauf freuen, trainiert zu werden. You know, when I took accordion lessons as a little kid, ich habe so Akkordeonstunden genommen als Kind. I took accordion lessons for 14 years. Für 14 Jahre Akkordeonstunden. And every other week, the teacher would give me something to play. Und jede andere Woche hat mir der Lehrer mir irgendwas zugewiesen, was ich spielen sollte. Every 3 weeks, we start a new piece. Oder alle 3 Wochen haben wir ein neues Stück angefangen. And he would lay this thing out in front of me, and it looked like Chinese. It's like, oh, I can't ever play that. Und er hat das vor mir aufgebreitet und für mich hat das wie chinesisch ausgesehen. Say, ich habe gedacht, ich kann Bobby, das nie spielen. Bobby, it sounds like this. And I said, gesagt, Bobby, das soll sich so anhören. Und hat das he gespielt. Said, it's not as hard as it seems. Let's start. Und er hat gesagt, das ist nicht so schwierig, wie es jetzt ausschaut. Lass uns anfangen. After 3 weeks, I was playing it. Und nach 3 Wochen habe ich das gespielt. And then we started something a little bit more difficult. Und dann haben wir etwas noch Schwierigeres angefangen. A little bit more difficult. Und etwas, was noch schwieriger war. And after a while, you just get better and better and better. Und nach einer Weile wirst du besser und besser und besser. And this is what God is doing with us. Und das ist es, was Gott mit uns macht. He's bringing us into situations. Er führt uns in Situationen, to train us. Um uns zu trainieren. Now, there's three different kinds of discipline. Es gibt 3 verschiedene Arten von Disziplin. The first one is corrective. Das erste ist korrigierend. That God wants to remove something from my life. Gott will etwas von meinem Leben entfernen. He loves me so much. Er liebt mich so sehr. That he doesn't want me to waste my life. Dass er nicht will, dass ich mein Leben verschwende. And he doesn't want me to lose my reward in heaven. Und er will nicht, dass ich meine Belohnung im Himmel verliere. Now listen to this principle. Und hört euch dieses Prinzip an. If God did not spare Jesus, wenn Gott seinen Sohn nicht aufgespart hat, he did not spare Jesus. Er hat seinen Sohn nicht aufgespart. Jesus. Jesus. I like the name. If God did not spare Jesus, wenn Gott Jesus nicht aufgespart hätte, but sent him to the cross, sondern ihn ans Kreuz gesandt hat, to purchase our inheritance, um unser Erbe zu erkaufen. Do you think he will spare us? Glaubst du dann, dass er dich aufspart? From situations, von Situationen, that will enable us to take hold of that inheritance? Die es uns ermöglichen, dass wir dieses Erbe ergreifen? No, he's not going to. Nein, das macht er nicht. God is very serious. Gott ist ernsthaft about eternity. Über was die Ewigkeit angeht. He's so serious that he sent Jesus to a cross. Ihm ist es so ernst, dass er Jesus ans Kreuz gesandt hat. And so he takes our life quite serious. Und genauso nimmt er unser Leben ernst. He loves us. Er liebt he uns. Cares for us. Er kümmert sich um uns. And so he disciplines us. Und deswegen diszipliniert er uns. As I look back over my life, wenn ich mein Leben rückwirkend betrachte, I see a series of situations. Dann sehe ich eine Serie von Situationen. All the way back to, I can remember, kindergarten. Bis hin zum Kindergarten. And especially after I gave my life to Christ. Und besonders dann, als ich mein Leben Jesus gegeben hatte. And sometimes I lay in bed. Manchmal liege ich im Bett. And I just read in my journal. Und ich lese in meinem Journal. Last week. Letzte Woche. I was reviewing my journal. Also ich habe mein Journal wieder durchgelesen. And I wrote down in my journal. Und ich habe dort niedergeschrieben. Spent 2.5 hours today reflecting on all the things God did in my life in the last 50 years. Also ich habe reingeschrieben, ich habe 2.5 Stunden damit verbracht, durchzugehen, was Gott in den letzten 15 Jahren in meinem Glaubensleben gemacht hat. And as I look back, there's these lighthouses. Und wenn ich so zurückschaue, das sind diese Leuchttürme. And they are a memorial to the faithfulness of God. Und die sind ein Andenken oder ein Denkmal für die Treue Gottes. All these situations, all diese Situationen, that happened almost every die passiert year sind, of my life, jedes Jahr meines Lebens. And then a few big ones every 5 years. Und dann größere alle 5 Jahre. I remember the third year that we were in Austria. Ich erinnere mich an das dritte Jahr, als wir nach Österreich gekommen sind. Mary went through a very difficult situation. Da hat die Mary eine sehr, sehr schwierige Situation and durchgemacht. She had a breakdown. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch. And she talks about it openly. Und sie spricht darüber öffentlich. And that was the most difficult time of my whole life. Und das war die schwierigste Zeit meines ganzen Lebens. When I was 18, I gave my life to Christ. Als ich 18 war, gab ich Jesus mein Leben. I never turned to the left. I never turned to the right. Ich bin nie links oder rechts abgebogen. Every single day I served Christ. Jeden einzelnen Tag habe ich Christus gedient. I drove a delivery van. Ich habe so einen Lieferwagen gefahren. And I'd always go to the Christian bookstore. Ich bin immer zum christlichen Büchergeschäft I'd always gefahren. Buy dozens and dozens of tracts. Ich habe immer Dutzende Traktate gekauft. And I used to deliver beauty supplies to beauty salons. Und ich habe so Schönheitsprodukte an Schönheitssalons geliefert. All over the county, every day. Überall im ganzen Bundesland, hundreds, den ganzen Tag. I would go to hundreds of stores. Ich bin zu Hunderten von Geschäften gefahren. In every one of these stores, I would leave tracts. Und bei jedem Geschäft habe ich Traktate liegen lassen. On every one of the boxes, I'd put stickers. Und auf jede Box habe ich so Pickel drauf geklebt. So as soon as I loaded the truck, I took out my thing and I put stickers on every box. Und sobald ich den Lieferwagen vollgeladen habe, habe ich überall diese Sticker aufgeklebt. I had bumper stickers on the company van. Ich hatte so Stoßstangenaufkleber auf dem Lieferwagen. One way Jesus. Einbahn Jesus. I had a cap. Ich hatte eine Kappe auf mit so einem Kreuz in der Mitte. Said, one way Jesus. Und hinten stand drauf, Einbahn Jesus. Walking, living evangelist. Ich war einfach ein wandelnder, lebender I picked Evangelist. Up hitchhikers every time I saw them. Ich habe immer so Anhalter mitgenommen. I just lived and breathed the Holy Spirit every minute of the day. Und ich habe den Heiligen Geist gelebt und geatmet jede Sekunde des Tages. Witness to all of my relatives. Ich habe all meinen Verwandten Zeugnis gegeben. I would go late at night about midnight. Ich bin spät nach Mitternacht to my grandmother's home. Bin ich zum Haus meiner Großmutter I gegangen. Would kneel in the grass, ich habe mich aufs Gras gekniet. And I would weep and beg God to save her. Und ich habe geweint und Gott gebeten, sie zu erretten. Every wedding I went to, zu jeder Hochzeit, zu der every ich gegangen party bin, I went to, zu jeder Party, zu der I ich gegangen praying, bin, who can I share Christ with? Who can I habe ich gebeten, habe ich darum gebetet, mit wem ich Jesus weitergeben kann. Decided to go to Bible school. Ich habe mich dann dazu entschlossen, die Bibelschule zu besuchen. Finished 3 years. Ich habe sie in 3 Jahren abgeschlossen. And wanted to serve God somewhere. Und ich wollte Gott irgendwo dienen. Had my eyes to go to Europe someday. Ich hatte meine Augen darauf gerichtet, irgendwann mal nach Europa zu had gehen. Already been to a couple of conferences in Europe. Ich war schon bei einigen Konferenzen in Europa. And then I got married. Und dann habe ich geheiratet. To a girl who I never thought that I was worthy to marry. Und zwar eine Frau, von der ich nie erwartet hätte, dass ich es würdig sein würde, sie zu heiraten. She's too godly. Sie ist zu gottgefällig. She's too beautiful. Zu wunderschön. She's just everything. She's too intelligent. She's just. Sie ist alles. She's ist just, zu intelligent. She's just too up. I'd have to really get lucky. Also sie ist da oben und ich musste wirklich sehr glücklich sein. Sometimes als ich I would sit next to her in Bible school. Sometimes. Manchmal bin ich in der Bibelschule neben ihr gesessen. And as I would just kind of look over at what she was wearing. Und wenn ich so rübergeschaut habe, habe ich mir aufgefallen, was sie I anhat. I couldn't concentrate on the class. Und ich musste mich wieder auf den Unterricht konzentrieren. Then I asked her on a date one time. Ich habe sie mal um ein Date gebeten. And as I sat across the table, I thought, und als ich ihr gegenüber saß am Tisch, dachte this ich, girl is the girl I want to marry. Diese Frau ist die Frau, die ich heiraten will. A year later we got married. Well, 8 months later we got married. 8 Monate später haben wir dann geheiratet. And I just thought, wow, I'm just such a blessed person. Und ich habe gedacht, wow, ich bin so eine gesegnete Person. Then we took a step of faith. Dann haben wir einen Glaubensschritt gewagt. We didn't want any gifts for our wedding. Wir wollten keine Hochzeitsgeschenke. We just wanted money so we could go become missionaries. Wir wollten einfach nur Geld haben, dass wir unser Leben als Missionare anfangen können. We come overseas by faith. Wir sind im Glauben nach Übersee gegangen. The first night that I'm in Austria. Die erste Nacht in Österreich. Laying on my back. Bin ich am Rücken gelegen. On someone's floor sleeping. Auf dem Boden von jemandem. Staring at the ceiling. Hab hinaufgestarrt zur Decke. Thinking, what did we do? Und haben mir gedacht, was haben wir gemacht? We just moved over here. Wir sind hierher gezogen. What did we? What was I thinking? Woran habe ich dabei gedacht? What are we gonna do? What? How's this gonna start? Wie soll ich da anfangen? 3 years later, we had 25 people coming to our little church in our home. 3 Jahre später hatten wir 25 Leute, die zu einer kleinen Gemeinde in unsere Wohnung gekommen sind. And then it happens. Und dann ist es passiert. Crisis. Boom. Eine Krise. And just the worst thing I could imagine. Und das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist passiert. I talked to the missions director. Ich habe zum Missionsdirektor gesprochen. And he said to me. Und er sagte mir. Rob, I don't know what to say. Rob, ich weiß nicht, was ich sagen soll. You did everything right. Du hast alles richtig gemacht. I don't know what to say. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. I have no guarantees. Ich habe keine Garantien. I'm sorry. Es tut mir leid. And I remember for 9 months. Und ich erinnere mich für 9 Monate, crying every single day, dass ich jeden Tag geweint habe, for about an hour, für eine Stunde, really loud. I mean, I didn't sehr laut. Think I could cry that loud. Ich habe mir nie vorstellen können, dass such ich so laut weinen kann. Stressful situation. Es war so eine stressige Situation. And saying, God, I don't understand. Und ich habe gesagt, Gott, ich verstehe nicht. I could have done better. Was hätte ich besser I don't machen understand. Können? Ich verstehe es nicht. I don't get you. I don't get ich verstehe you. Dich nicht. I just don't understand. Ich verstehe es einfach nicht. Why? Warum? I mean, I can show you dozens, if not hundreds of people who don't care about your will. Ich kann dir Dutzende oder Hunderte von Menschen zeigen, denen dein Wille egal ist. I've given 110% every single day since I gave my life to you. Ich habe jeden Tag 110% erbracht, seitdem ich dich kenne. And now the most precious thing in my life is now going through my fingers. Und jetzt gleitet mir das Allerteuerste in meinem Leben durch meine Finger. And I would cry and cry. Und ich weine und ich weine. And not understand. Und ich verstehe es einfach nicht. And then I said this prayer. Und dann habe ich Folgendes gebetet. And this brought peace to my heart. Und das hat meinem Herzen Frieden gebracht. I said, God, if you have to deal with me so severely. Ich habe gesagt, Gott, wenn du so streng mit mir umgehen musst. It can only mean one thing. Dann kann das nur eines bedeuten. That what you are calling me to do. Dass das, wozu du mich berufst, was ich machen soll. Far higher than I ever imagined. Ist noch viel größer als das, was ich mir je vorstellen konnte. If this is how you have to deal with me, wenn das die Art und Weise ist, wie du mit mir umgehen musst, then that's all it can mean. Dann ist das das Einzige, was es bedeuten and kann. I found peace there. Und da habe ich Frieden bekommen. I said, okay, fine. Und ich habe gesagt, okay, then deal with me. Dann mach so weiter. Then prepare me. Dann bereite mich vor. And then 1 Timothy chapter 2 verse 21. Und dann kam 2 Timotheus 2:21. 2 Timotheus 2:21. Became one of my life verses. Wurde einer meiner Lebensverse. It said that we become a vessel prepared, useful to the master. Dass wir ein Gefäß sind, das vorbereitet wurde, um dem Meister nützlich zu sein. And God wants to prepare each one of us to be useful to him. Und Gott will uns alle vorbereiten, dass wir nützlich für ihn sind. And in the midst of this situation, und in der Mitte dieser Situation, in the darkest time of it, in der dunkelsten Zeit davon, I spoke to Mary, habe ich zu Mary gesprochen, and I said to her, und ich habe ihr gesagt, you're going to come out of this. Du wirst da wieder rauskommen, because God is preparing you, weil Gott dich vorbereitet, to be used in a great way, auf großartige Weise verwendet zu werden. And this time is going to be the fertilizer, is going to be the foundation of the rest of your life. Und diese Zeit wird das Fundament deiner restlichen Zeit sein. Of course, she didn't believe me. Natürlich hat sie mir nicht geglaubt. And I said, and on top of that, I'm going to predict something. Und außerdem sage ich noch was voraus. I'm going to tell you that you're going to tell your story at a conference to thousands of women. Und so habe ich gesagt, ich weiß, du wirst das, was dir passiert ist, auf einer Konferenz vor tausenden von Frauen erzählen. And it happened. Und es ist passiert. 2 years later, she stood in front of thousands of women and she told her story. 2 Jahre später stand sie vor tausenden von Frauen und hat ihre Geschichte erzählt. Which encouraged many people. Die viele Menschen ermutigt hat. Now, when we look forward in our life, wenn wir nach vorne blicken in unserem we Leben, we see crisis and potential crisis. Da sehen wir Krisen und Krisen, die noch kommen werden. But when we look back, I see a row of lighthouses. Aber wenn ich zurückblicke, sehe ich eine Reihe von Leuchttürmen. Each one of them testifying to the faithfulness of God. Und jeder von ihnen gibt der Treue Gottes Zeugnis. And I've been in so many situations where I had no idea how God would ever deliver me from this situation. Und ich war in so vielen Situationen, wo ich keine Vorstellung davon hatte, wie Gott mich befreien soll aus diesen Situationen. And I always say, God, if you deliver me from this one, I'll never doubt you again. Und ich habe immer gesagt, Gott, wenn du mich da rausbringst, dann werde ich dich nie wieder anzweifeln. Ich verspreche es. And then he does. Und dann macht er es. And the next situation you doubt again. Und in der nächsten Situation zweifelst du schon but wieder. Not as easy. You have a little bit more faith. Aber nicht so leicht. Du hast ein bisschen mehr Glauben. And then you begin to think, okay, und du denkst, I don't see how, but he will. Du denkst und sagst, ich weiß nicht wie, aber er wird es machen. And then your faith begins to grow. Und dein Glaube fängt an zu wachsen. As you look back, wenn du zurückblickst, and then you look forward, und dann blickst du nach vorne, you have a greater capacity, hast du eine größere Kapazität, to believe that God is good. Daran zu glauben, dass Gott gut ist. Now, some situations are extremely difficult. Weil manche Situationen sind wirklich extrem schwer. The death of a child, der Tod eines Kindes, the death of a spouse, der Tod eines Ehepartners. Last Sunday morning we prayed for a young man who had a motorcycle accident. Letzten Sonntagmorgen haben wir für einen jungen Mann gebetet, der einen Motorradunfall hatte. The brother of Birgit Strasser, who was in our church for many years. Der Bruder von Birgit Strasser, der schon seit vielen Jahren in der Gemeinde ist. And he died. Und er ist gestorben. He died that night, 28 years old. Er ist an dieser Nacht gestorben. Was not his fault. 28 Jahre alt, es war nicht seine Schuld. His girlfriend on the back of the motorcycle. Seine Freundin saß hinten am Motorrad drauf. And a 90-year-old man went broke the priority and crashed into him. Und ein 90-jähriger Mann hat den Vorrang verletzt und ist in sie hineingefahren. And he died. Und er ist gestorben. He was taken with the helicopter to AKH. Er wurde mit dem Helikopter zum AKH geflogen. And he died. Und er ist gestorben. A Christian brother. Ein Christ, ein Bruder. A most lovely young man. Ein liebenswerter junger Mann. Whose life was before him. Der sein ganzes Leben noch vor sich hatte. And God chose to allow it. Und Gott hat es zugelassen. Wow. There's three things that God uses. Es gibt drei Dinge, die Gott verwendet. That God does through difficulty. Die Gott durch Schwierigkeiten macht. He corrects. Er korrigiert. He corrects us. Er korrigiert uns. God is using that young man's death to correct many of us. Und Gott verwendet den Tod dieses jungen Mannes, um viele von uns zu korrigieren. Many of us believe that we deserve to live a whole life. Viele von uns glauben, dass wir es verdient haben, ein ganzes Leben zu führen. But every day is a gift from him. Aber jeder Tag ist ein Geschenk von ihm. And we don't know if we have tomorrow. Und wir wissen nicht, ob wir einen Morgen it was haben not werden. This kid's fault. Es war nicht die Schuld dieses Mannes. This guy ran a stop sign or a red light and that guy is now Andreas is now in heaven. Der andere Mann, der hat ein Stoppschild überfahren oder über ein Rotlicht und hat den Andreas erwischt und überfahren. And for us who knew him, und diejenigen von uns, die ihn kannten, it really, again, it corrects our thinking, es korrigiert unser Denken, that we may not be here as long as we think. Dass wir vielleicht nicht so lange hier sein werden, wie wir glauben möchten. Psalm 90, verse 12, to number your days. Psalm 90, Vers 13, hilf mir, meine Tage zu zählen. To live every day to glorify God. Damit ich jeden Tag so lebe, um Gott zu verherrlichen. Number two, Nummer zwei, God uses these situations in a preventative measure. Gott verwendet diese Situationen als schützende something Weg. To remind and to prevent. Ja, etwas, um etwas zu vermeiden. Right? In 2 Corinthians chapter 12, in 2. Korinther 12, God gave Paul a thorn in the flesh. Da hat Gott Paulus einen Dorn ins Fleisch and gegeben. And that thorn was to prevent him from becoming proud. Und dieser Dorn hat verhindert, dass er stolz wird. Because he had seen heaven. Weil er hat den Himmel gesehen. He had every reason to be arrogant. Er hatte jeden Grund, um arrogant zu sein. And to think he was better than everybody else. Und zu denken, dass er besser wäre als alle anderen. So God gave him a thorn. Deswegen hat Gott ihm einen Dorn gegeben. And the thorn was called a messenger of Satan. Und dieser Dorn wurde ein Botschafter Satans genannt. To buffet him, to beat him, um ihn zu schlagen. To inflict him. Um Schwierigkeiten zu bereiten. And some people believe it was his eye disease. Manche denken, es war seine Augenkrankheit. Paul was going blind. Paulus wurde langsam blind. He had a disease called ophthalmia. Er hatte eine Krankheit, die heißt Ophthalmia. Where you go slowly blind and it has pus that comes down. Und es rinnt so eine Flüssigkeit aus deinem Auge raus die ganze and Zeit. Some people believe that's why he took Luke with him. Und manche denken, dass er deswegen den Lukas immer bei Because sich hatte. Luke was a doctor. Weil Lukas war ein Arzt. And Luke was taking care of his eyes. Und Lukas hat sich um seine Augen But gekümmert. Paul was going blind. Aber Paulus wurde langsam blind. Paul didn't even he could not even see the high priest. Es heißt, dass Paulus nicht einmal den Hohepriester erkennen konnte, als er vor dem jüdischen Rat gestanden ist. And the high priest said, "Slap the man." Und der Hohepriester sagte, schlag den Mann. And not being able to see who had said that, und der Herr nicht, es ihm nicht möglich war zu sehen, wer das gesagt he said, hatte. How, he called him a hypocrite. Und da hat Paulus ihn einen Heuchler genannt. He said, "You hypocrite, how can you command me to be smitten?" Er sagt, du Heuchler, wie kannst du es wagen, zu befehlen, dass ich geschlagen werde? When you are leadership, wenn du ein Leiter well, bist, that's against the law. Das ist gegen das Gesetz. And they said, how can you speak to the high priest like this? Und die anderen sagen, wie kannst du zum Hohepriester so reden? And he said, I didn't know it was the high priest. Und er sagte dann, ich wusste nicht, dass es der Hohepriester war. Why? Because he was almost blind. Also ich, weil er fast blind war. The great apostle Paul, who could heal so many people. Der große Apostel Paulus, der so viele Menschen heilen konnte. You just had to walk in Paul's shadow and you were healed. Man musste nur durch den Schatten des Paulus durchgehen, um geheilt zu werden. He himself was going blind. Und er selbst wurde blind. It was a discipline. Es war eine Disziplin from God. Von Gott. To prevent him from becoming proud. Um ihn davor zu bewahren, stolz zu werden. And so these kind of situations we don't know what God is doing. Und in diesen Situationen, wo wir keine Ahnung haben, was Gott macht. I know that from the death of Andreas, I'm going to be a better person. Und ich weiß, dass ich durch den Tod von Andreas eine bessere Person sein werde. I think, wow, how short life can be. Und ich muss immer dran denken, wie kurz das Leben sein kann. Life is a gift. Today is a gift. Tomorrow is a gift. Das Leben ist ein Geschenk. Das heute ist ein Geschenk und das Morgen ist auch ein God Geschenk. God is using him to correct me. Und Gott hat ihn verwendet, um mich zu korrigieren. God is using him to prevent maybe something in my life or your life. Gott verwendet ihn vielleicht auch, um mich vor etwas zu bewahren, etwas in meinem Leben oder and auch euch. And number three, und Nummer drei. God uses discipline to strengthen us. Gott verwendet die Disziplin, um uns zu stärken. I want to read from John chapter 15. Ich möchte aus Johannes Evangelium 15 lesen. And I've been encouraging all of us to read the book of John. Ich habe uns alle ermutigt, Johannes durchzulesen. And look at the life of Jesus. Und dass wir das Leben Jesu betrachten. And get to know your heavenly Father. Damit wir unseren himmlischen Vater kennenlernen. Because Jesus is the exact representation of the Father. Weil Jesus ist die exakte Repräsentation unseres Vaters. And what you see in Jesus is what you see in the Father. Und was du in Jesus siehst, siehst du auch im Vater. And in this chapter, und in diesem Kapitel, is also a chapter of discipline. Geht es auch um Disziplin. Jesus says, Jesus sagt, I am the true vine, ich bin der wahre Weinstock, and my Father is the vine dresser. Und mein Vater ist der Weingärtner. Every branch in me that does not bear fruit, jede Rebe, die keine Frucht bringt in mir, he takes away. Schneidet ab. All right, that schneidet there ab is not in there. Es heißt nicht wirklich, schneidet sie ab. All the translations say this, but it's not in there. Es sagen alle Übersetzungen das, aber das heißt es eigentlich nicht. If you go to the Gospel of John chapter 8, wenn du zum Johannes Evangelium Kapitel 8 read gehst, the story of the woman caught in adultery, dann liest die Geschichte von der Ehebrecherin, and find the verse where they wanted to stone Jesus. Dann finde den Vers, wo sie Jesus steinigen wollen. And it says, and they lifted up stones. Dort heißt es, sie nahmen Steine auf, to stone him. Um ihn zu steinigen. That word is the exact same word here. Und dieses Wort ist dasselbe Wort wie hier. They lifted up stones to stone him. Und sie hoben Steine auf, um sie nach ihm zu werfen. And here it doesn't say cut away. Und hier heißt es nicht, sie abzuschneiden, he lifts up. Sondern sie hochzuheben. Now obviously the translators did not have fathers who had vineyards. Anscheinend hatten die Übersetzer keine Väter, die einen Weingarten besessen haben. Probably had fathers who were lawyers. Vielleicht hatten sie Väter, die Anwälte waren. My father had vineyards. Mein Vater hatte Weingärten. My uncles have vineyards. Meine Onkel hatten Weingärten. My grandfathers had vineyards. Meine Großeltern hatten Weingärten. And my father, when he would go through his vineyard, und wenn mein Vater durch seinen Weingarten geht, he would always lift up the branches, hat er immer die Reben aufgehoben, and he would tie them, und hat sie festgebunden, so they were lifted up toward the sun, damit sie der Sonne näher sein würden. And this is the picture here. Und das ist dasselbe Bild if hier. We're not bearing fruit, God lifts us up. Wenn wir keine Frucht hervorbringen, dann hebt Gott uns hoch. He pours his grace on us. He lifts us up. Er gießt seine Gnade auf uns auf. He comes in our midst and he encourages us. Er kommt in unsere Mitte und er ermutigt uns. It's a totally different picture. Es ist ein ganz anderes Bild. Every branch in me that does not bear fruit, I lift it up. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, die hebe ich hoch. I encourage it. And every branch that bears fruit, und jede Rebe, die Frucht bringt, he prunes it. Die reinigt er. Now, if you ever watch someone prune a vine, wenn du mal zugesehen hast, wie jemand einen Weinstock reinigt, my father was reinigt, pruning his vine all the time. Mein Vater hat das andauernd gemacht. And he doesn't cut where the branch is dead. Du schneidest die Äste ab, wo der Weinstock schon tot ist. He cuts where the branch is alive. Also, er schneidet nicht die Äste ab, die tot sind, sondern die noch lebendig sind. He doesn't cut where the branch is dead. He cuts where the branch is alive. Also schneidet nicht dort, wo die Äste tot sind, sondern dort, wo sie noch lebendig sind. So here's the branch, and this part is dead. Also da ist der Ast und dieser Teil ist tot. And he cuts where it's still alive. Und er schneidet dort ab, wo sie noch lebendig ist. And if the branch could feel. Und wenn diese Rebe Gefühle hätte, it would say, könnte, ouch, dann würde sie sagen, ouch. Many, many times. Sehr, sehr oft. And God cuts us, und Gott beschneidet where uns, we feel it, wo wir es spüren. And Jesus is saying, if we bear fruit, he will prune us to bear more fruit. Und Jesus sagt, wenn wir schon Frucht bringen, dann beschneidet er uns so, dass wir noch mehr Frucht and bringen. And this is the third kind of discipline. Und das ist die dritte Art der Disziplin. It's a discipline to strengthen us. Es ist eine Disziplin, die uns stärkt. It's a gymnastic. Es ist eine Gymnastik. It's an encouragement. Es ist eine Ermutigung. It's an enlarging. Es ist eine Vergrößerung. So that we can bear more fruit. Damit wir noch mehr Frucht hervorbringen. Now, if God is using me, wenn Gott mich verwendet, and God doesn't humble me, und Gott mich nicht demütigt, the fruit that I bear is going to destroy me. Dann wird die Frucht, die ich hervorbringe, mich zerstören. That's why it says, don't let a young guy preach. Deswegen heißt es, lass junge Männer nicht predigen. I mean, let them preach here and there. But it says in James chapter 3, watch, be careful. Es heißt, in Jakobus 3 heißt, sei vorsichtig. Who's teaching? Wer lehrt? Because the person who teaches the word is going to be judged. Weil die Person, die lehrt, die wird dafür gerichtet werden. In a greater way. Auf eine größere Art God und Weise. Is going to discipline that person. Gott wird diese Person disziplinieren. And it says, don't lay hands on a young man suddenly. Und dort heißt es, leg nicht schnell die Hand auf einen jungen Mann. Meaning, and put them in leadership. Das heißt, um sie in Leiterschaftspositionen because einzusetzen. As they walk around and see people submitting to them, weil wenn sie herumgehen und sehen, wie andere Leute sich ihnen unterordnen, they're not strong enough, dann sind sie nicht stark genug, to stay humble. Um demütig zu bleiben. It says, so their heart is lifted up. Das heißt, ihr Herz wird hochgehoben. And the devil comes in. Und der Teufel kommt rein. And destroys them. Und zerstört sie. So God has to strengthen the vine. Das heißt, Gott muss den Weinstock stärken. So that the vine can support the fruit. Damit der Weinstock die Frucht unterstützen kann. And this is the third kind of discipline. Und das ist die dritte Art der Disziplin. Well, I'm not doing anything wrong. Aber ich mache doch nichts falsch. I'm actually doing everything right. Eigentlich mache ich alles richtig. And God says, I am so pleased with you. Und Gott sagt, ich bin so zufrieden mit dir. Ich muss dich jetzt disziplinieren. I'm going to have to start cutting. Ich muss jetzt anfangen zu schneiden. You've got so much fruit in your life. Du hast so viel Frucht in deinem Leben. That if I don't humble you, dass wenn ich dich nicht demütige, the fruit will make you proud. Dich die Frucht noch stolz machen wird. So I'm going to discipline you. Deswegen werde ich dich disziplinieren. I'm going to allow situations. Ich werde Situationen zulassen. And even possibly arrange situations. Oder vielleicht Situationen vorbereiten. To keep you humble. Um dich demütig zu halten. And so it is. Und so findet es auch statt. And so if we don't understand this, und wenn wir das nicht verstehen, we live confused. dann leben wir in Verwirrung frustrated und frustriert and angry und sind zornig and bitter und bitter. What's going on? Was ist da los? And God is saying, chill out, man. Come on, get some understanding. Gott sagt, hey, bleib ruhig, probier etwas Verständnis zu bekommen. We are people of understanding. Wir sind Leute des Verstandes. Ephesians 1:18. Epheser 1:18. That the eyes of our understanding would be opened. Dass die Augen unseres Verstandes geöffnet werden. That we would study the scripture. Dass wir die Schrift studieren. Carefully. Vorsichtig. So that we would understand how God is working. Dass wir verstehen, wie Gott wirkt. If we bear fruit, God is going to allow something in our life. Wenn wir Frucht hervorbringen, dann lässt Gott Dinge in unserem Leben zu. To humble us, to keep us from exalting ourselves. Um uns zu demütigen und damit wir uns nicht selbst erheben. And then, you know, people say, "Wow, look at you!" Wow, wow, wow. Und Menschen sagen dann, ja, schau dich an. Yeah, you can say anything you want. You can, yeah, fine. Die können Dinge über dich sagen, okay? I'm nobody. Ja, ich bin niemand. And passt God says, schon. That's danke. Right, that's right. You just keep saying that. Und Gott you're sagt, ja, das ist richtig. And God will humble us. Und Gott wird dich demütigen. God will humble the church. Gott wird die Gemeinde demütigen. Watch this. God will remove. Und passt auf, Gott wird entfernen. People from a church. Wird Menschen aus einer Gemeinde entfernen. God will discipline a church. Gott wird eine Gemeinde disziplinieren. God removes. Gott entfernt. God keeps out. Gott hält Leute draußen. There are maybe people who wanted to come to our church and God kept them out. Vielleicht gibt es Leute, die gerne in die Gemeinde gehen würden, aber Gott hält sie davon fern. Preventative, God protecting. Gott beschützt uns und er hält das, diese Leute ab. And God disciplining us. Und Gott diszipliniert uns. Wanting to add people. Dass wir Menschen hinzufügen wollen. But God thinking the church is not prepared to receive people. Und Gott denkt, die Gemeinde ist aber nicht vorbereitet darauf, mehr Menschen zu empfangen. Right? God wants to add. Gott möchte so hinzufügen. He wants to remove. Er möchte wegnehmen. Things from our life. Dinge aus unserem Leben. He wants to prevent things from coming into our life. Er möchte uns davor beschützen, dass gewisse Dinge in unser Leben kommen. And he wants to add things to our life. Und er möchte Dinge hinzufügen zu unserem Leben. And all three of these come under the category of discipline. Und all diese drei Dinge kommen unter die Kategorie Disziplin. I'll just finish the text and we'll pray. Ich möchte gerne mit dem Text noch abschließen und dann beten wir. I am the true vine, my father is the vine dresser. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Every branch in me that does not bear fruit. Jede Rebe in mir, die keine Frucht hervorbringt. Now this is every branch in Christ. Also jede Rebe in Christus. These are Christians. Das sind Christen. Every branch in me and it's that does not bear fruit. Jede Rebe in mir, die keine Frucht hervorbringt. There are Christians who are not bearing fruit. Und es gibt Christen, die keine Frucht hervorbringen. So he's lifting them up. Die hebt er hoch. God is saying, hey, I love you. Gott sagt, hey, ich liebe dich. I'm for you. Ich bin für dich. He's lifting them up. Er hebt sie hoch. He takes in every branch that bears fruit, he prunes it. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die beschneidet er. So if you're effective, get ready, God's going to test, he's going to discipline us even more. Und wenn du effektiv bist, dann bereite dich darauf vor, dass Gott dich noch mehr diszipliniert. But be encouraged, aber sei ermutigt dadurch, this is a privilege. Weil das ist ein Privileg. You can already, I'm sorry, you are already, I gotta put my glasses on, here they are, I can't see my, I'm getting older, okay. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. So you already have been disciplined by the word I've spoken to you. Ihr seid schon diszipliniert worden durch das Wort, das ich euch gegeben habe. So the word is disciplining me. Also das Wort diszipliniert uns auch. So watch this. I can be disciplined by the promises of God. Also beobachtet das. Ihr könnt diszipliniert werden durch die Verheißungen Gottes. Or I can be disciplined by the providence of God. Oder ihr könnt diszipliniert werden durch die Vorsehung Gottes. By his plan. Durch seinen Plan. I'd rather be disciplined by his promises. Und ich werde lieber diszipliniert durch sein I'd Wort. I'd rather listen to him and say, okay, let's take that out. Und ich höre ihm lieber zu, wenn er sagt, hey, das sollten wir sein lassen. Then when God arranges situations and he says, I've got to operate. Also wenn Gott eine Situation vorbereitet und er sagt, okay, ich muss jetzt operieren. You know, if I eat the right things, I'm not going to get spiritually sick. Wenn ich die richtigen Dinge esse, dann werde ich nicht geistlich krank. And then God doesn't have to operate. Und Gott muss mich nicht operieren. Okay. You are already clean through the word which I've spoken to you. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Abide in me and I in you. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. As the branch cannot bear fruit of itself. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen. Unless it abides in the vine. Wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. So neither can you unless you abide in me. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid. Now just listen to a few verses. I am the vine and you are the branches. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. He who abides in me and I in him. Wer in mir bleibt und ich in ihm. He bears much fruit. Wird viel Frucht bringen. For apart from me you can do nothing. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. If anyone does not abide in me. Wer nicht in mir bleibt. He is thrown away as a branch. Wird fortgeworfen werden wie eine nutzlose Rebe. And dries up. Und verdorrt. And they gather them and cast them into the fire and they are burned. Und solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. That's not saying that the believer can go to hell. Das heißt aber nicht, dass ein Gläubiger in die Hölle kommen kann. That would be 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Das wäre 1. Korinther 3, 15. That you stand before Christ. Dass du vor Christus stehst. And your works are burned up. Und deine Werke verbrennen. But you are still there as a child of God. Aber du bestehst immer noch dort als ein Kind Gottes. But what you did in your life did not produce fruit. Was du in deinem Leben gemacht hast, vollbringt keine and Frucht. I'll close with this. Und ich möchte mit folgendem abschließen. Because we were not thankful. Weil wir nicht dankbar waren. Because every time God disciplined us, we became bitter. Weil jedes Mal, wenn Gott uns diszipliniert hat, wurden wir bitter. What we have to do is embrace the situation. Was wir tun müssen, ist die Situation zu umarmen. In the most difficult times, the only solution is to grab it. In den allerschwierigsten Zeiten ist, sich einfach der Situation festzuhalten. Hold on to it. Ja, halt sie fest. You get a phone call. Du bekommst einen Telefonanruf. And you embrace it. Und du hältst sie fest. You say by faith, it is well with my soul. Und du sagst im Glauben, ist alles gut mit meiner Seele. Even though everything is horrible in your soul. Auch wenn alles ganz schrecklich ist in deiner Seele. You embrace it. Du umarmst die Situation. And by faith, if possible, you speak words of thanks. Aber im Glauben ist es möglich, dass du Worte des Dankes aussprichst. Number one. Nummer eins. Number two, turn over every stone in your life. Nummer zwei, dreh jeden Stein in deinem Leben. And say, God, are we clean? Und frag Gott, sind wir sauber? Am I self-righteous? Bin ich selbstgerecht? Am I proud? Bin ich stolz? Oh God, be honest with me, please. Gott sei ehrlich mit mir, is bitte. Is there something I don't see? Am I a hypocrite? Ist da irgendetwas, was ich nicht sehe? Bin ich vielleicht ein Heuchler? Am I the older brother? Bin ich der ältere Bruder? Am I the younger brother? Bin ich der jüngere Bruder? Am I both? Bin ich beide? Am I a hypocrite? Show me, please. Bin ich ein Heuchler? Bitte zeig's mir. Start to turn over every stone. Fang an, jeden Stein umzudrehen. And number three. Und Nummer drei. Submit your heart to God. Unterwirf dein Herz Gott. This is how we get through life. So kommen wir durchs Leben durch. With a thankful heart. Mit einem dankbaren Herzen. Because we know God is disciplining us. Weil wir wissen, dass Gott uns diszipliniert. To bear more fruit. Noch mehr Frucht zu tragen. To the glory of God. Zur Herrlichkeit Gottes. So let's close with this statement one more time. Und lass uns mit folgender Aussage abschließen. If God didn't spare Jesus from the cross, wenn Gott Jesus nicht das Kreuz erspart hat, to provide us with an eternal inheritance, um uns ein ewiges Erbteil zuzuschanzen, God is not going to spare us, dann wird Gott auch uns nicht from the difficulties that will help us to take hold of it. Ersparen, um dieses Erbteil in Empfang zu nehmen. And I'm just going to read the words of the song that we sang. Ich will gerne diese Worte vorlesen von dem Lied, das wir gesungen haben. We sang this today. Wir haben heute we'll gesungen. Sing this at the end. Wir singen es doch mal am Ende. With a cry of praise, my heart will proclaim. Mit einem Schrei des Lobpreises wird mein Herz verkündigen. You are good, you are good. Du bist gut, du bist gut. In the sun or rain. Also im Sonnenschein oder Regen. My life celebrates. Feiert mein Herz. You are good. Du bist gut. And that's the discipline. Und das ist die Disziplin. That we would keep a focus on God as a good God. Dass wir uns auf Gott fokussieren als einen guten Gott. As God lays out an obstacle course in front of us. Dass während Gott einen Hinderniskurs für uns vorbereitet. To train us. Um uns zu trainieren. So that we can be strengthened. damit wir gestärkt werden. By him removing things from our life, dass er Dinge aus unserem Leben wegnimmt, correcting us, er uns korrigiert. By preventing things from coming in our life, dass er es uns erspart, dass gewisse Dinge in unser Leben kommen. And by strengthening us, und indem er uns stärkt. By adding things into our indem er Dinge hinzufügt zu unserem so Leben. That we can bear fruit, damit wir Frucht hervorbringen können. Become proud. Und nicht dabei stolz werden. Let's pray. Lasst uns beten. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. And you've never given your life to God. Und du hast dein Leben Gott noch nie hingegeben. God gave everything for you. Gott hat für dich alles gegeben. He gave Jesus his own son. Er gab Jesus seinen eigenen Sohn. On a cross. Auf ein Kreuz. To be the sacrifice lamb. Um das Opferlamm zu sein. For our sin. Für unsere Sünden. All of the selfish things that we do. All diese selbstsüchtigen Dinge, die wir getan haben. So that God could give us eternal life as a gift. Damit wir das ewige Leben als Geschenk oder freie Gabe bekommen können. I want you to pray with me a simple prayer. Und ich möchte, dass ihr mit mir ein einfaches Gebet sprecht. God, Gott, God in heaven, Gott im Himmel. Would you be my father? Würdest du mein Vater sein? Would you forgive me my sin? Willst du meine Sünden vergeben? Would you receive me into your family? Würdest du mich in deine Familie aufnehmen? Say these words, God forgive me. Sprich die Worte aus, Gott vergib mir. God forgive me. Gott vergib mir. Through Jesus Christ your son. Durch Jesus deinen Sohn. Just say those words quietly. Sprich diese Worte leise aus. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All of my sin. All meine Sünden. Through Jesus Christ your son. Durch Jesus Christus deinen Sohn. Say that really slowly. Sag's ganz langsam. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Through Jesus Christ, your Son. Jesus Christus, deinen Sohn.